Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Achte Folge. Auf der Suche nach der Identität. Wladimir Horowitz' Gedanken nach seiner ersten Ruhepause. Bis zu diesem Moment in meinem Leben hatte ich nicht viel über mich nachgedacht. Ich spielte einfach nur Klavier. Doch wenn man lange Zeit krank im Bett liegt, verändert man sich ein wenig. Vielleicht verändert man sich, ohne es selber genau wahrzunehmen. Als ich wieder zu üben begann, entdeckte ich eine Veränderung in meinem Spiel. Ich denke, dass ich begann, mir genauer zuzuhören. Auch wenn ich mir immer schon sorgsam zugehört hatte. Nun versuchte ich, die vornehmlich virtuosen Elemente meines Spiels zu kontrollieren und mehr Farben zu finden. Die labile Verfassung, in die Horowitz nach seiner Heirat geraten war, durch seine Heirat zu sagen, wäre eine anmaßende psychologische Ferndiagnose, spiegelt sich in der nervösen Angespanntheit seiner letzten Aufnahmen vor dem ersten Rückzug. Sie wurden am 9. März 1936 gemacht. Vorgesehen war die Einspielung eines für sein Repertoire zentralen Werks, der Trauermarsch-Sonate von Chopin, ferner des Scherzo Nummer 4 in E-Dur. Die kurzfristig veröffentlichten Platten wurden auf Drängen des Pianisten rasch zurückgezogen. Die fiebrig-nervöse Aufnahme des Scherzo, von EMI schon früh wiederveröffentlicht, war bereits in der zweiten Sendung zu hören. Vor einigen Jahren ist auch die Aufnahme des Gravesatzes aus der B-Moll-Sonate erschienen, im Rahmen einer englischen Anthologie mit allen europäischen Platten, die von 1930 bis 1936 entstanden sind. Es ist eine erratische Darstellung, hektisch, nervös, fast manisch sprunghaft. Wladimir Horowitz fühlte sich wie ein Klavierzweifler, wie ein Klavierverzweifelter, als er im März 1936 die Aufnahmearbeit an der B-Moll-Sonate von Chopin auf halber Strecke abbrach. Seine nachträglichen Erklärungen für die fast 2,5 Jahre lange Pause mögen auf den sogenannten gesunden Menschenverstand absonderlich wirken. Dass er der Routine überdrüssig geworden sei, dass er einfach nur Ruhe gebraucht habe, dass man nicht durchs Leben gehe, um rasche Oktaven zu spielen, dass er sich musikalisch entwickeln wollte. Es waren Antworten und Erklärungen, die wiederum zu Leitmotiven seiner Laufbahn und zu Leitmotiven seiner Krisen werden sollten. Aber zeigen nicht auch die Lebenswege von Sviatoslav Richter, Arturo Benedetti Michelangeli, Glenn Gould, Friedrich Gulda und Martha Argerich, dass das Leben eines Pianisten mit seinen Grenzgängen ein gefährliches Leben ist? Wie hatte Horowitz gesagt, er habe begonnen, sich genauer zuzuhören und versucht, die vornehmlich virtuosen Elemente seines Spiels zu kontrollieren und mehr Farben zu finden. Was die Farben angeht, über die Kontrolle der Virtuosität wird später noch zu reden sein, so hat Horowitz durchweg die düsteren, die fahlen Farben gesucht. Der Pianist Charles Rosen sagte, er habe in Horowitz' Spiel etwas gefunden, was ich bei keinem anderen Pianisten gefunden habe, eine verzweifelte Leidenschaft. David Dubal, auch er Pianist, Lehrer an der Juilliard School und von 1985 bis 1988 ständiger Gast im Hause Horowitz, wies darauf hin, dass Horowitz vor allem bei seinen Transkriptionen in die düstere Fantasiewelt der schwarzen Romantik eintauchte. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass sich im hermetischen Laboratorium seiner pianistischen Fantasie selbst eine Etüde von Chopin in ein brütendes Gespensterstück verwandelte. Als der amerikanische Kritiker Henry T. Fink den jungen Horowitz in seinen ersten Jahren in New York mit der S-Moll-Etüde Opus 10 Nummer 6 hörte, hatte er das Gefühl, als stünde sie gleichsam in einem doppelten Moll, viel trauriger als das gewohnte Moll, und das war es, was Horowitz erfasste. Horowitz hat die Etüde nach einer frühen Aufnahme auf einer Klavierrolle dreimal eingespielt. Zwei Liveaufnahmen von 1947 und 1951 hat er nicht freigegeben. Sie hören die vierte Version vom 4. November 1963. Horowitz versteht das Stück als eine brütende, schmerzliche Meditation. Die verzweifelte Leidenschaft, die Charles Rosen in zahlreichen Aufnahmen spürte, kann den Ton der Ironie annehmen. Beispiele sind seine an die Grenzen der Parodie führenden Bearbeitungen von Felix Mendelssohns Hochzeitsmarsch, der kalte Sarkasmus von Camille Saint-Saëns Danse Macabre oder des Intermezzo aus Sergei Prokofjews Cinderella. Gegenüber seinen Schülern Baron Janis und Gary Graffman, wie seinem Produzenten Jack Pfeiffer, hat Horowitz des Öfteren gesagt, dass er nur Stücke auf seine Programme setze, die zu ihm sprechen. Was also hat zu ihm gesprochen, als er die im zweifachen Moll stehende S-Moll-Etüde von Chopin ins Zwielicht tauchte? Was aus dem langsamen Walzer von Prokofjew? Bis zur Antwort ist noch ein Stück Weges abzuschreiten. Während der 2 Jahre seiner ersten Konzertpause vom Frühjahr 1936 bis zum Herbst 1938 kümmerten sich Sergei Rachmaninow und Rudolf Serkin fürsorglich und liebevoll um den der Welt abhanden gekommenen Freund. Besonders der Zuspruch des Komponisten, selber der Gemeinschaft der Melancholiker zugehörig und von seinen Weggefährten als der traurigste aller Menschen beschrieben, gab ihm Mut. So oft es ging, spielten die beiden vierhändige Klaviermusik. Im April 1937 nahm er die systematische Arbeit wieder auf. Serkin, der als musikalischer Antipode die Souveränität des Bewunderers zeigen konnte, berichtete, er war fantastisch beim vom Blattspielen. Bei einem seiner Besuche kam ich hinzu, als er die Fuge aus der Hammerklaviersonate spielte. Es war unbeschreiblich schön. Horowitz war phänomenal, aber er hielt wohl nicht allzu viel von sich selber. nach einem Probekonzert im Hause seiner in Venedig lebenden Schwägerin Walli Toscanini am 1. Oktober 1937 dauerte es ein weiteres Jahr, bis er sich am 26. September 1938 in Zürich wieder vors Publikum wagte. Auf den Rat von Rachmaninow hin begann er in kleineren französischen Städten. Es gab diverse Schwierigkeiten. Die meisten Instrumente, die er vorfand, waren untauglich. Und nach der langen Pause war er finanziell so klamm, dass er den Transport Gotha Steinways nicht bezahlen konnte. Mit zwei Recitals in London und Paris konnte er nicht alle Kritiker davon überzeugen, dass er wirklich als gereifter Musiker zurückgekommen war, wohl aber das Publikum gewinnen. Es war seine Interpretation der Beethoven-Sonate in S-Dur, Opus 31, Nummer 3, die wieder als stilistisch unausgewogen bezeichnet wurde. Am 29. August 1939 gab er in Luzern sein letztes Konzert in Europa bis zu seiner Rückkehr 1951. Unter Leitung von Toscanini, der im Mussolini-Italien wegen seiner politischen Festigkeit als Honorarjude angefeindet wurde, spielte er das Klavierkonzert in B-Dur von Johannes Brahms. Unter großen Mühen gelang es Horowitz und seiner Frau, über Genua in die USA zu entweichen. Die Planungen für eine Tour mit 20 Konzerten begannen umgehend. Sie wurde eingeläutet mit einer Imagekorrektur. Hatte er als junger Virtuose in Lifestyle-Magazinen in eleganten Anzügen und vor Luxusautos posieren müssen, so wurde er nunmehr als umsichtiger Familienvater, als Liebhaber der Literatur und als Kunstsammler, vor allem aber als gereifter Musiker vorgestellt. Für sein erstes Konzert in der Carnegie Hall am 31. Januar 1940 wählte er Schumanns Toccata und die C-Dur-Fantasie, Werke von Chopin, darunter die Barcarole und einige Etüden, Etüden von Claude Debussy und seine Carmen-Variationen. Das Programm spiegele, so ward er zitiert, sein Ideal des Romantischen. Er finde, sagte er, dass es gerade die romantischen Dinge sind, die so sehr gebraucht werden. Horowitz hat 6 der 12 Etüden von Debussy gespielt und in den 40er Jahren meist Dreier- oder Vierergruppen aufs Programm gesetzt. Da das Mechanistische des Etüdenspiels im Sinne des rein technischen Übens ihm zuwider war, hat er die Einzelhaft am Klavier nie mit Czerny verbracht. Umso lustvoller hat er sich der Groteske der ersten Etüde von Debussy angenommen, Pour les cinq doigts, einer Czerny-Parodie. Die Aufnahme stammt vom 17. Januar 1949. Thank you. Nach seinen ersten Konzerten, die er im Winter 1939-1940 in den Vereinigten Staaten gab, war zu lesen, dass sein Spiel sich verändert habe, dass es weicher, wärmer und flexibler geworden war, musikalisch profunder. Das lässt sich nur schwer überprüfen. Denn zwischen 1940 und 1945 entstanden, weil Schellack ein kriegsnotwendiger Rohstoff war, nur 3 Soloplatten. Es waren die Dumka von Peter Tschaikowski, der Danse Macabre von Camille Saint-Saëns in der von Horowitz bearbeiteten Liszt-Fassung und Czernys La Ricordanza. Zum ersten Höhepunkt seiner ersten amerikanischen Saison nach seinem Comeback geriet ein Konzert mit dem New York Philharmonic Orchestra unter John Barbirolli am 15. Februar 1940. Er spielte das D-Moll-Konzert von Rachmaninow. Den begeisternden Aufführungen der Konzerte von Rachmaninow und Tschaikowski folgte am 6. Mai ein womöglich noch größerer Triumph. Mit dem Orchester der NBC unter Leitung von Toscanini spielte er das 2. Klavierkonzert in B-Dur von Johannes Brahms. Die Aufführung wurde vom NBC Network übertragen. Zunächst aber zu seinem Schicksalskonzert, dem von Peter Tschaikowski, das er am 19. April 1941 erstmals unter seinem Schwiegervater spielen konnte, wenn es in Fragen der Ausführung nicht ein Müssen war. Horowitz war nach seiner ersten Tournee erschöpft nach New York zurückgekommen. Er war so nervös, dass er Toscanini bat, seinem Recital in der Carnegie Hall am 19. März fernzubleiben. Dieser brach das Versprechen, das er gegeben hatte. Und bei den Proben brach er den Willen des Pianisten. So wie er in seinen Verdi-Aufnahmen die Sänger untergeordnet hatte, behandelte er das Konzert wie eine Symphonie mit obligatem Klavier. Und doch triumphierte Horowitz, so schrieb Olin Downs, mit einer wahrhaft stupenden pianistischen Demonstration. Sie war gleichermaßen ausdrucksvoll wie verblüffend in ihren klanglichen Schattierungen und in ihren subtilen Nuancen. War sie das? Nicht nach Ansicht von Horowitz und Toscanini, zumal ein winziger Fehler, den Horowitz moniert hatte, beim Versuch der Korrektur zu einem größeren Fehler gemacht worden war. Wanda, die Frau des Pianisten, warnte Rachmaninow, er möge die Platten, sollte er sie finden, nicht hören. »Ich mag sie gar nicht. Es ist ein Stromlinienexpress, rasch und ohne Ruhepunkte. Doch ist sie offenbar ein gutes Geschäft.« 2 Stichworte. Zunächst das gute Geschäft. Um Toscanini, der 1936 die Leitung des New York Philharmonic an John Barbirolli abgegeben hatte, in die USA zurückzulocken, war das Orchester der NBC gegründet worden. Und da es am Horizont der Wirtschaft heller aussah, hoffte RCA mit »The World's Greatest Conductor« und »Den Greatest Virtuosos« Horowitz und Heifetz auf neue Erfolge. Das 2. Stichwort, der Stromlinien-Express des Tschaikowski-Konzerts. Die Beschreibung deckt sich mit dem Einwand Adornos über das grauenhafte Streamline-Musizieren Toscaninis. Gewiss, Toscanini war allen Romantizismen, allen Rubato-Rückungen abhold. Doch ist die Aufführung zum einen mit dem Hinweis auf seine Starrheit und Unnachgiebigkeit, zum anderen mit dem auf den 2 Jahre später entstandenen Mitschnitt schlechter geschrieben worden, als sie wirklich ist. Thank you. Das war das Anantino Semplice aus dem Klavierkonzert B-Moll von Peter Tschaikowski. Der kühl-perfektionistischen Studioaufnahme von 1941 sollte 2 Jahre später der Mitschnitt einer in mehrfacher Hinsicht denkwürdigen Konzertaufführung folgen. Doch zunächst zurück ins Jahr 1940 zur Aufführung des 2. Klavierkonzerts von Johannes Brahms am 6. Mai. Erhalten ist der Mitschnitt einer Probe, bei der seltsamerweise der Pianist nicht zugegen war. Offenbar war die Konzeption zwischen dem Solisten und dem Maestro im Haus des Letzteren abgesprochen oder besser anbefohlen worden. Orlin Downes erging sich hymnisch über die Aufführung. Toscanini habe nur ein Ziel gehabt, die Offenbarung der Musik von Brahms und dies mit einem Zusammenhang einer Balance und Präzision in der Verwebung des Klavierparts mit den Orchesterstimmen, für die kein Lob zu hoch ist. Über den Pianisten schrieb er, nichts, was Mr. Horowitz hier getan hat, hat seine Entwicklung als Interpret und als Virtuose eindrucksvoller unter Beweis gestellt. Weniger zufrieden war Horowitz selber. Er sagte später, dass Toscanini seine eigene Konzeption durchsetzte, metrisch viel strenger war und dass es ihm selber wenig Spaß gemacht habe, dem Dirigenten zu folgen. Die Rasanz der von Toscanini diktierten Tempi hat dazu geführt, dass dem Pianisten vorgeworfen wurde, dass seine technische Überkapazität zur Verhüllung von Sinnzusammenhängen führe. Im Allegro Mann und Troppo sind Toscanini, Horowitz mit 16 Minuten und 15 Sekunden knapp 1 Minute rascher als Maurizio Pollini, 2 Minuten als Bruno Leonardo Gelber, 3 Minuten als Daniel Barenboim. Auch im Allegro Appassionato und im klavieristisch funkelnden Finalsatz sind die Tempi bei deutlichster Artikulation der Terzpassagen sehr viel schneller als in allen neueren Aufnahmen. Es ist eine nervige, schlanke, virtuos gelöste, gesanglich italienisierte, im Finalsatz unwiderstehlich pulsierende Darstellung. Thank you. Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen. Wir brachten die 8. Folge einer 26-teiligen Sendereihe von Jürgen Kesting. Eine Gemeinschaftsproduktion des SWR mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.